Frag mich mal, was meine Ziele sind. Und ich sag dir, ich hab aufgehört, mir welche zu setzen. Es kommt eh ganz anders, als man denkt. Und ich bin zwei Plot-Twists entfernt davon, komplett zu zerbrechen. Ich dachte, ich geh den sicheren Weg, wenn ich studieren geh. Doch so viele Absagen, ich hab aufgehört zu zählen. Liebe kommt und geht, von für immer zu nie wieder zu, ist schon okay. Ich und meine Freunde haben Zukunftsangst, weil ich mein Leben in 5 Jahren nicht vorstellen kann. Wo ich dann wohl bin und welchen Job ich hab, oder ob's bis dann mit der Liebe klappt. Ich und meine Freunde haben Zukunftsangst, weil ich mein Leben in 5 Jahren nicht vorstellen kann. Wo ich dann wohl bin und welchen Job ich hab, oder ob's bis dahin mit der Liebe klappt. Gibt's in dieser Welt sowas wie Sicherheit? Oder muss ich lernen, dass nichts für immer bleibt? Ich und meine Freunde haben Zukunftsangst. Vielleicht fühlt sich so einfach gerade jung sein an, jung sein an, ja. Ich seh Freunde in die Städte ziehen, Karriereleiter immer höher, doch am Telefon schweigen. Die anderen sind in Therapie, breites Grinsen auf den Bildern, aber fein, wenn sie high sind. Ja, wie soll ich die Welt verstehen, wenn sie sich so schnell dreht? Nicht mal meine Eltern können's erklären, alles viel zu strange. Die Liebe kommt und geht, von für immer zu nie wieder zu, ist schon okay. Ich und meine Freunde haben Zukunftsangst, weil ich mein Leben in 5 Jahren nicht vorstellen kann. Wo ich dann wohl bin und welchen Job ich hab, oder ob's bis dahin mit der Liebe klappt. Gibt's in dieser Welt sowas wie Sicherheit? Oder muss ich lernen, dass nichts für immer bleibt? Ich und meine Freunde haben Zukunftsangst. Vielleicht fühlt sich so einfach gerade jung sein an. Ich und meine Freunde haben Zukunftsangst, weil ich mein Leben in 5 Jahren nicht vorstellen kann. Wo ich dann wohl bin und welchen Job ich hab, oder ob's bis dann mit der Liebe klappt.